Kapitel 5 Verben Vergangenheit Perfekt 2 Übung 1 Fragenpuzzle Schreiben Sie Sätze, hören Sie dann und vergleichen Sie. A. Wann bist du gestern Abend nach Hause gekommen? Erst sehr spät. Ich bin zu Fuß gegangen. Der Bus ist nicht mehr gefahren. B. Warum ist Ralf so früh aus dem Urlaub zurückgekommen? Er ist krank geworden und zurückgeflogen. C. Seid ihr mit dem Auto nach Portugal gefahren? Nein, wir sind geflogen. Mit dem Auto dauert das zu lange.